Also, man muss wirklich wir machen mit dem üblichen Programm. Jetzt nehmen Sie nehmen wir erstmal Mansenshaft. War sehr, sehr langweilig und so wird das. Ihr braucht Action Power und aber vor allem zwischendrin Mut. Danke. Und schon erstmal ja schon abgefrühstückt. Ja, das ist ein Text aus der Sendung Scheitern. Ja. Habe ich jetzt neu gehört, das nicht. Ihr braucht Action Power und Unterhalten, aber vor allem zwischendrin Musik. Dankeschön. Das war Otto und schon wieder. Bitte? Ich glaube, das hatten wir erst ein halbes Jahr schon abgefrühstückt. Das Thema. Ja, das ist ein Text aus der Sendung Scheitern. Musik. Jetzt zufrieden. Das war Otto und schon wieder. Bitte? Das hatten wir erst ein halbes Jahr schon abgefrühstückt. Das Thema. Scheitern? Ja. Habe ich jetzt noch? Ihr braucht Action Power und Unterhalten, aber vor allem. Sind Sie jetzt zufrieden? Du und schon wieder. Bitte? Ich glaube, ich habe im ersten halben Jahr schon abgefrühstückt, das Thema. Ja, das ist ein Text aus der Sendung Scheitern. Ja. Habe ich jetzt neu gehört, das nicht. Ihr braucht Action Power und Unterhalten, aber vor allem zwischendrin Musik. Dankeschön. Ich glaube, ich habe im ersten halben Jahr schon abgefrühstückt, das Thema. Ja, das ist ein Text aus der Sendung Scheitern. Ja. Habe ich jetzt Ihr braucht Action Power und Unterhalten, aber. Bitte? Ich glaube, ich habe im ersten halben Jahr schon abgefrühstückt, das Thema. Ja, das ist ein Text aus der Sendung Scheitern. Ja. So, da. Da sitzt. Der verfallene Ereignis. Dieses Rechtszeichen ist geschafft. Danke. Er hat eine verkratzte Aufgezogen.